ORAD.de, one of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One of a Day Folge. Ich befürchte, ich habe gemerkt, dass die letzten drei Folgen irgendwie ein wenig leise waren. Ich hoffe, da hat auch Phonik noch ein bisschen was rausgeholt. Das wäre natürlich sehr schön. Ansonsten, ja, ab jetzt wird es wieder lauter. Kommen wir zur App. iOS App Citadel 1986 heißt die App. Universal App, 1,09 € teuer, 50,4 MB Großsprache, englische Versionsnummer 1.00.8 liegt vor. Erfordert mindestens iOS 8.0 oder neuer und hat noch nicht genügend Gesamtbewertung, eine Durchschnittssternebewertung anzeigen zu können. Ich lese mal, glaube ich, ein Teil der Beschreibung vor. This Citadel built in 1986 by a lunatic and left undiscovered, decomposing for 30 long years. You are its first victim. This full version of Citadel 1986 features all 37 areas, also 37 Areale, in einer großen Map. Features sind one giant map of 8-bit platform game goodness. Collect keys, jump over random everyday objects. Increase the game speed to improve your time. Use your hacks to turn a giant teddy bear good. Okay. 8-Bit-Grafik, Retro-Spiel, gute Steuerung, ihr habt einen Button zum Hüpfen, zwei Pfeiltasten, um nach links oder rechts zu laufen. Die Grafik finde ich schon beinahe bezaubernd, muss ich schon sagen. Der Sound nett. Manchmal sauschwer, meiner Meinung nach. Die Idee total toll, das Icon sehr liebevoll gestaltet. 99 Cent wäre es vor kurzem noch gewesen, 1,09 € kann ich sagen, ist auf jeden Fall den Kauf wert. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.